Die Ausländer, Lobpreisenden Genossen Kim Jong-un. Abdullah Adamo, Mitglied des Senats im nigerianischen Parlament, sagte, dass Marschall Kim Jong-un die DFRK in die Atommacht, die trotz aller militärischen Provokationen und Drohungen der Feinde unerschütterlich bleibe, verwandelt habe und den endgültigen Sieg beim Aufbau des starken sozialistischen Staates erringe. Uron Job, Abteilungsleiter des Instituts für Orientalistik bei der Russischen Akademie der Wissenschaften, sprach, dass die DFRK durch die Teste mit den Hightech-Waffen ihre militärische Potenz weltweit demonstriert habe. Der Direktor des peruanischen Zeitungsverlages, Acción Nacionalista, der Landesvorsitzende der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias und die weiteren ausländischen Persönlichkeiten betonten, dass die DFRK unter der Führung von Marschall Kim Jong-un den Weg zur Souveränität, Sun Gun und Sozialismus den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il gebannt und beschritten hätten und beirrt fortsetzen werde.